RP. Rufus, der Streamer, sitzt im Studio und ist genervt. Er fliegt auf einen Oppressor. MK2 über der Stadt Los Santos. Auf dem Weg zur nächsten Mission. Fehlt Rufus etwas. Dose Energy Drink, leer Mist, Kaffeebecher leer, scheiße, Cola Flasche liegt leer auf dem Boden, verdammte Scheiße. Rufus ist im Gaming. Im Gaming, er braucht einen James, einen Bimbo, einen Dienser. Gamer brauchen Diener, um eine Mission durchziehen zu können. Essen, trinken und pissen, so nervig, Bro, so zum Kotzen. RP, Rufus der Gamer, ist schlau, steckt sein Penis in den Gartenschlauch und hängt das andere Ende aus dem Mephisto. WTF? So nervig, ich will in Ruhe zocken. Ein 20 Liter Eimer Energy Drink auf dem Tisch, einen Strohhalm dran, Problem gelöst. Ein bisschen wer sorgt für Essen, da kommt deine Stimme aus dem Kopfhörer. Es ist Diana, das Gamer-Girl, und sagt, bestelle dir Weltraumessen. Das kommt in Tuben wie Zahnpaste. Geil! Rufus begeistert, eine Woche später Amazon liefert eine Mission nach dem anderen in GTA Online. Aber dann ruft Rufus ins Mikrofon, scheiße Dreck, wo ich muss kacken. Da hat er wohl etwas vergessen. Aber keine Zeit für so etwas. Rufus kackt in den Papierkorb und zockt weiter. Einen Tag später ist der Gaming-Stuhl weg. Wow, Waffe. Rufus sitzt unten ohne auf dem Klo, das vor dem Gaming-Tisch steht. Rufus hat den Stream an und die Kamera sieht alles. WTF? Schreibt einer im Chat. Der Typ weiß, wie es gemacht wird. Geil, geil, geil. Aber dann, oh shit, Energy Drink. Und wie lösen wir das? Scheiße.